Hallo Freunde, mein Bruder Bleilo wurde letzte Woche am Hals operiert und ist deshalb erstmal nicht in der Lage, Videos zu erstellen. Damit es trotzdem neuen Content auf diesem Kanal gibt, haben wir uns gedacht, dass wir den Kameramann, das bin ich, einfach vor die Kamera stellen. Wir beschäftigen uns heute mit Chemtrails und Gedankengängen, die Leute dazu verleiten, Verschwörungstheorien zu erstellen. Als Anschauungsmaterial dient uns hierfür ein Musikvideo von Vita Vision, in das wir jetzt mal reinschauen. Bevor das Lied wirklich losgeht, wird schon mal erwähnt, dass Ärzte, Piloten und Wissenschaftler auspacken. Das soll dem Inhalt des Liedes vermutlich Glaubwürdigkeit verleihen. Bei mir lösen solche allgemein gehaltenen Auflistungen allerdings eher gesteigerte Skepsis aus. Uns wird vermittelt, dass wir in großer Gefahr schweben, weil Flugzeuge mehr sprühen als ambitionierte Graffiti-Künstler. An dieser Stelle klären wir mal kurz, was Contrails und Chemtrails genau sind. Mit Contrails sind Kondensstreifen von Flugzeugen gemeint, die durch Wasserdampf, Abgase und Unterdruck entstehen. Chemtrails bezeichnen die gleichen Streifen, unterstellen aber, dass diese nicht aus üblichen Abgasen bestehen, sondern mit ihnen verschiedene Chemikalien bewusst in die Atmosphäre gesprüht werden, um die Bevölkerung gefügig zu machen und die neue Weltordnung durchzusetzen. Wissenschaftliche Erklärungen, die das Entstehen von Kondensstreifen beschreiben, halten Leute, die an Chemtrails glauben, häufig für erfunden. Handfeste Belege für die Existenz von Chemtrails können die Anhänger dieser Theorie leider nicht liefern. Aber vielleicht hilft uns das Lied dabei, eine Vorstellung über die Hintergründe von Chemtrails zu bekommen. Okay, bevor ich mich dazu inhaltlich äußere, muss ich als musikinteressierter Mensch erstmal eine Sache anmerken. Das reingerufene Chemtrails ist besonders in der zweiten und der dritten Zeile des Refrains so unmelodisch, dass ich mich darüber beim Hören richtig erschrocken habe. So, grüßt euch Freunde, wir spielen hier eine Runde Layers of Fear und irgendwie ist es hier gerade ziemlich dunkel, ich kriege ja die Türen alle nicht auf. Das Bild ist so ein bisschen spooky, aber ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich lang muss. Na, ich würde mal sagen, dann gehen wir einfach mal weiter. War es echt schon sehr dunkel. Nichts zu machen mit den Türen. Da vorne ist jetzt ein bisschen Licht. Da schauen wir mal rein. Ja, das sieht gut aus. Kleiner Raum, aber ich wage mich mal rein. Ach du Scheiße. Vielleicht ist diese erschreckende Darbietungsform aber auch bewusst gewählt, denn Chemtrails sind in den Augen der Interpreten etwas sehr Schreckliches. Aber gut, Spott bekommt Vita Vision für ihre Überzeugung, dass Chemtrails existieren, in den Kommentaren unter ihrem Video genug. Dass sie trotz des vielen Gegenwindes und vermeintlich offensichtlicher Widerlegungen an ihrer Theorie festhalten, lässt sich unter anderem durch HAD erklären. HAD steht für Hyper Agent Detection und beschreibt den Umstand, dass ein Mensch hinter bestimmten Ereignissen oft einen intelligenten Strippenzieher vermutet, der das Ereignis bewusst steuert oder dafür verantwortlich ist. Evolutionär war diese Eigenschaft durchaus nützlich. Wenn ein Busch nahe des Schlafplatzes raschelt, ist es besser, einmal zu viel Alarm zu schlagen, weil man einen Bären dahinter vermutet. Wenn man einfach sagt, das wird nur der Wind gewesen sein, und nicht nachschaut, riskiert man im Zweifel von Meister Pets verspeist zu werden. Ein falscher Alarm hätte im Verhältnis zur nicht entdeckten Gefahr also weitaus weniger negative Folgen. Kritisch wird es, wenn die Hyper Agent Detection zu generalisierend angewendet wird und man die imaginären Gefahren als tatsächliche Gefahren empfindet und daraus falsche Schlüsse zieht. Beispiele: Ich halte die Form meiner Banane für den Beweis dafür, dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, existiert. Durch reinen Zufall könnte die Banane unmöglich so perfekt in unsere Hand passen. Als deutsche Frau bin ich überzeugt davon, dass eine große Einkommenslücke existiert und schuld daran nur das Patriarchat sein kann. Dass mein Bruder operiert werden musste, ist nur die Schuld von Sally, weil Bleilo nach diesen harten Beleidigungen einen Kloß im Hals hatte. Bleibt logisch. Was ist daran logisch, du Spast? Man sieht also falsche Ursachen für beobachtete Phänomene. Leute, welche die eigene Wahrnehmung dabei nicht teilen, werden häufig als dumme Schlafschafe, Ungläubige oder einfach nur beschränkte Idioten bezeichnet. Denn weil man die eigenen Ansichten für richtig hält, kann mit Leuten, die einem widersprechen, zwangsläufig etwas nicht stimmen. Peter Vision beschwert sich über Hetzkommentare und das Album, auf dem ihr Chemtrails-Lied erschienen ist, nennt sich Peace Pop. Sie sind also vermutlich überzeugt davon, friedlich für Frieden zu werben. Das Problem dabei ist, dass ihr Feindbild, nämlich die Verantwortlichen für Chemtrails, relativ nebulös ist, aber in jedem Fall bekämpft werden sollte. Die grundsätzliche Mentalität, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, findet man so vor allem in religiös und politisch extremen Lagern. Diese haben oft ebenfalls ein Problem mit Hyper-Agent Detection, weil sie die Gegenpartei für alles Schlechte verantwortlich machen. Daraus entsteht ein relativ großes Konfliktpotenzial, weil eine rationale und reflektierte Problembetrachtung nicht mehr stattfindet, sondern pauschal die Gegenseite bekämpft wird. Also Freunde, natürlich sollte man nicht alles glauben, nur weil es der Mainstream-Meinung entspricht. Aber wenn man hinter einem Busch keinen Bären findet, sollte man sich nicht ein Buschmonster ausdenken. Aus gesunder Skepsis wird dann schnell Paranoia. In diesem Sinne. Yeah.